zu lang, war ich ideenlos und leer. Alles fiel mir schwer und ich war irgendwie gefangen. Doch endlich wieder mal, nach so langer Zeit, sitz ich hier und schreib und alles andere ist egal. Alles durchgeplant, nie hab ich geahnt, dass sich das alles gar nicht lohnt. Doch alles lief normal, alles lief rund für mich. Doch dann treff ich dich und alles andere ist egal. Alles, was ich mit dir erlebe, fühlt sich für mich an, als ob ich schwebe. Tage so verging, wenn ich mit dir zusammen bin. Doch ohne dich fällt alles schwer. Doch wenn wir uns sehen, ist es vertraut und auch so nah. Alles scheint mir klar, als wird schon ewig so bestehen. Alles, was ich mit dir erlebe, fühlt sich für mich an, als ob ich schwebe. Du bist der Grund dafür.